Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Sind wir wieder, Radio Megahertz 104,2 vom ZAK auf der Fichtenstraße 40. Wir haben heute wieder sehr viele Beiträge zum Thema Hartz IV. Das ist ja jetzt medial überall zu sehen und zu hören aufgrund der Ereignisse bei der Essener Tafel. Da kam ja dann die Frage, reicht Hartz IV zum Leben? Überall wird das diskutiert. Wir haben dann über eine Radiosendung berichtet. Wir haben einen Beitrag zu Cindy aus Marzahn. Wir haben einen Beitrag zu Hartz IV und Bildung. Und dann gibt es noch einen Bericht über Prozesse gegen Antifaschisten im Düsseldorfer Landgericht. Ja, hört selber. Aber erstmal kommt noch eine kleine Musik. Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry forgive me. Sind wir wieder bei 104,2 Megahertz. Es kommt jetzt ein Beitrag zum Regelsatz. Hallo Hilde. Hallo, grüß dich. Hast du eigentlich die Sendung gehört? Und zwar die Sendung Reicht der Regelsatz? Das war im WDR 5, nicht? Nee. Ach schade, also das war ganz interessant gewesen. Ich glaube am 13. März kam das WDR 5 Und zwar war das eine Sendung, in der die Zuschauer anrufen konnten. Da wurde diese Debatte aufgegriffen, die jetzt überall läuft. Aufgrund von diesen Vorfällen an der Essener Tafel gab es dann eine Diskussion, ob eigentlich die Regelsätze reichen. Warum müssen die Leute an der Tafel anstellen? Und da haben Leute angerufen und gesagt, oh ja, man kann sehr gut von 2,77 Euro leben. Ich meine, der Regelsatz ist zwar 4,77 Euro. Aber die Leute sagten, man kann von 2 Euro kann man gut essen und so. Und man verhungert in Deutschland nicht. Und da habe ich auch gedacht, geht es wirklich nur darum, dass wir nicht verhungern? Ich finde das ein bisschen unwürdig. Und da hat der Professor Butterwege... Christoph Butterwege. Also der Professor Butterwege hat auf jeden Fall dann zu dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar folgende Erwähnung gemacht. Die Hartz-IV-Regelsätze müssen dafür sorgen... Nicht, dass die Menschen nicht verhungern, darum geht es nicht, sondern das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, sie müssen ausreichend sein, um ein menschenwürdiges Existenzminimum zu haben und habe dann auch ausgeführt, was darunter zu verstehen ist. Dass man zum Beispiel auch soziale Kontakte pflegt, dass man mit Menschen essen geht, dass man sich trifft mit Freunden und meinetwegen auch im Biergarten. Das gehört genauso dazu, wie mal ins Theater oder mal ins Kino zu gehen. Und all das ist halt für Hartz-IV-Bezieher nicht möglich. Also denen vorzurechnen mit 2 Euro, da kann man täglich essen, verkennt völlig, was Essen auch sein muss, nämlich nicht zu rechnen, wie komme ich damit aus, dass ich nicht verhungere, sondern dass Essen auch bedeutet, soziales Zusammenleben und das wird völlig verkannt. Also ich finde, in einem so reichen Land wie dem unseren kann es doch nicht darum gehen zu verhindern, dass Menschen auf der Straße nicht verhungern. Armut in Köln ist natürlich etwas anderes als Armut in Kalkutta. Aber auch wenn Armut in Köln anders aussieht, muss sie ernst genommen werden. Und ich habe häufig den Eindruck, gerade auch in dieser Diskussion, dass das nicht geschieht. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other and we're doing it again. You say love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got, when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Aber da kam jetzt noch ein Beitrag von einem Jürgen, das war ein Zuschauer, der hat sich dann noch dazu gemeldet und ist da ein bisschen noch auf einen anderen Punkt eingegangen. Den Beitrag fand ich auch sehr gut und da möchte ich ein paar Sachen draus zitieren. Und zwar geht es darum, um die Schikanen vom Jobcenter. Da kennst du dich ja auch aus, da kennen wir uns alle aus, weil oft dieser Regelsatz, der viel zu niedrig ist, der kommt ja gar nicht an. Ne? Da hat er ja auch gesagt, es ist ja schon einmal eine eigene Sache, überhaupt diesen ganzen Antragsmarathon durchzustehen. Damit meint er wahrscheinlich den Antrag auf Hartz IV. Ja, ja. Da muss man erstmal Unmengen an Formularen ausfüllen. Dann gibt es von Jobcenter ja ganz viele Vorlagen, was man alles machen muss, was man alles beachten muss. Man muss zu Meldeterminen kommen, man muss eine ganze Menge bürokratischer Regeln einhalten. Da hat er zu gesagt, sie können einen eigenen Bürobetrieb gründen, um überhaupt diesen ganzen Verwaltungsaufwand, der eingefordert wird, bewältigen zu können. Und dann hat er gesagt, mit sie ist die Hartz-IV-Bezieher gemeint, sie werden permanent kontrolliert, sie werden schikaniert, sie werden bestraft, es wird gekürzt. Also selbst das Wenige kommt noch nicht mal bei den Leuten an. Und das liegt daran, dass unter Schröder eigentlich die Armut, offensichtlich Armut, als gewollt strukturelle Gewalt eingesetzt worden ist, um unsere Gesellschaft bis weit in die Mitte der Bevölkerung zu disziplinieren, unter Druck zu setzen und unter Angst zu setzen. Das war das böse Ziel der ganzen Geschichte. Und das erleben wir ja auch, oder was meinst du dazu? Ich fand das auch ganz wichtig, dass er das gesagt hat. Also, dass es nicht nur geht, dass man so ein bisschen was kriegt, dass man nicht verhungert, sondern dass man auch extrem immer unter Druck gesetzt wird. Hast du das auch so erlebt? Ja so. Ich denke schon, also es ist ein Instrument, um Leute an der Kandare zu halten. Also, dass sie halt auch schlechte, unzumutbare Arbeiten annehmen. Oder zum Beispiel überhaupt alles machen, um ihre Arbeit aufrechtzuerhalten. Ne? Ja, dass sie also sagen, guckt mal dahin, ne? Denen geht's so schlecht. Hartz IV ist so schlimm, da will ich niemals reinrutschen. Da mache ich lieber die Überstunden. Ja, man nimmt Missstände mehr hin. Man verzichtet zum Beispiel auf Lohnerhöhungen. Damit ist ja auch dieser ganze Niedriglohnsektor geschaffen worden. Wie weg hervor. Und jetzt mehr als 10 Jahre nach Hartz IV, da sieht man erst, was da draus geworden ist. Wenn ich mir vielleicht auch die eine oder andere Bemerkung dazu noch mal erlauben dürfte, hier als Gast, als Gast möchte ich doch auf eins noch hinweisen. Die Agenda 2000 ist ja nun über 10 Jahre alt und jetzt bemerkt man die richtigen, die ersten Auswirkungen überhaupt durch die, ja, ich sag mal, erfolgte Maßnahme durch Gerhard Schröder, durch die prekären Jobs, durch 400-Euro-Jobs, durch 1-Euro-Jobs, sind viele Leute ja gar nicht mehr in der Lage und in der Situation, überhaupt Beiträge in die Rentenkasse einzahlen zu können, sodass sie dann, wenn sie in Ruhestand gehen wollen oder wie auch immer in Rente in Anführungszeichen, sodass sie dann überhaupt keine Ansprüche oder nur sehr geringe Ansprüche aus der Rentenversicherung haben und eventuell dann gleich auf die Grundsicherung angewiesen sind. Die Bundeskanzlerin hat ja dann auch oft genug in den vergangenen Wochen und Monaten zu der SPD gesagt, seid doch stolz darauf, SPD, müsst ihr richtig stolz darauf sein, auf die Agenda 2010, die Gerhard Schröder gemacht hat. Das war marktpolitisch genau das Gleiche. Ja, jetzt stehen wir leider vor dem Scherbenhaufen und haben den Beginn der Altersarmut, der immer wieder prognostiziert wurde, der ist jetzt sichtbar, den haben wir jetzt da. Und dagegen etwas zu machen, das wird noch steigen, das prognostiziere ich einfach mal, wenn die Agenda 2010 nicht korrigiert wird. Dagegen etwas zu machen, dürfte außerordentlich schwierig sein. Da hast du recht, also da bin ich mit dir d'accord. Das ist ja jetzt erst der Anfang. Das ist der Anfang. Und es geht hier wirklich nicht mehr um die Rentenversicherung, dass die Rente so nicht... Nein, unter Umständen ist überhaupt kein Rentenanspruch da. Der ist gar nicht da, weil sich aus den prekären Beschäftigungsverhältnissen auch keine Einzahlung in die Sozialkassen ergibt. Ganz einfach. Das heißt, die ganze Gesellschaft wird darunter leiden. Wir werden sicherlich mit dem Thema Armut im Alter noch in der Zukunft so viel zu tun haben, dass den Politikern das überhaupt gar nicht recht sein kann. Ja? Das ist definitiv so. Und ich mache mir da auch überhaupt keine Gedanken, was die Zukunft der Rentenversicherung betrifft. Denn all diejenigen, die nicht in die Rentenversicherung gezahlt haben, die kriegen auch nichts. Die kriegen nichts. Die sind auf staatliche Hilfe angewiesen und nichts anderes. Machen wir uns da nichts vor. Und da möchte ich dann zum Abschluss nochmal sagen, da braucht man sich gar nicht drüber zu wundern, dass dann die Leute irgendwann sich mal von diesem Staat abwenden. Sich von diesem Staat abwenden und alternativ wählen. Ja, meine Meinung dazu ist folgende. Die 8,84 Euro führen ja garantiert, Mindestlohn führen ja garantiert zu einer Grundsicherung im Alter. Also erst ab einem Lohn von über 12 Euro und das auch dauerhaft über 30, 40 Jahre, ist dann jemand als Rentner aus der Grundsicherung raus. Unser Mindestlohn, der muss mindestens so weit erhöht werden, dass man als Rentner endlich mal aus dieser Grundsicherung rauskommt. Ja, komm, hau rein das Ding. Termine in der Disco, vor Gericht und bei der Bank. Da schick ich einfach meine Vize-Egos und das wahre Ich bleib lieber im Schrank. Oh, ich sage, ich bin gar nicht der Typ, den jeder in mir sieht. Yeah. Oh, ja. Und das werd ich euch bei Zeiten auch alles noch beweisen. Den ich genauso wenig kenne wie du. Ich sag, du hast bestimmt ein falsches Bild von mir. Sowas wie einen echten Kuja. Es tut mir leid, da kann ich nichts dafür. Denn mein eigentliches Ich ist im Urlaub. Oh ja, ich bin gar nicht der Typ, den jeder in mir sieht. das werde ich euch bei Zeiten auch alles noch beweisen. Oder? Du machst die Welt mit einem Bekanntschaft, den ich genauso wenig kenne wie du. Ihr seid jetzt wieder bei 104,2 MHz. Es geht jetzt weiter zum Thema Hartz IV und zwar jetzt ein Beitrag zum Thema Hartz IV und Bildung. Hartz IV-Bezieher werden ja immer wieder als bildungsfern bezeichnet. Sie gehen nicht ins Theater, besuchen keine Vorträge, lernen keine Sprachen, besuchen keine Fortbildungsseminare. Sie sitzen scheinbar nur vor dem Fernseher. Dieser Sichtweise entsprechen auch die Gelder für Bildung im Hartz-IV-Regelsatz. Es sind, bitte zuhören, es sind 1,06 € für Bildung. Am Tag? Nein, im Monat. Noch einmal, 1,06 € stehen einem Hartz-IV-Bezieher im Monat für Bildung zur Verfügung. Im Jahr sind das 12,72 €. Was machen diese Menschen mit 1,06 € für Bildung? Pro Monat kann man damit etwa 10 Kopien aus einem Buch machen. Oder einmal im Jahr ein preiswertes Taschenbuch kaufen für 12,72 €, das vielleicht der Freundin, dem Freund zum Geburtstag schenken. Ja, das mag wohl keiner glauben. 1,06 € pro Monat für Bildung. Ich weiß nicht, was sich der Gesetzgeber dabei gedacht hat. Wer immer sich das ausgedacht oder dies ins Gesetz übernommen hat, dem sollte die Schamesröte ins Gesicht steigen. Es wird immer behauptet, dass die Hartz-IV-Bezüge kleingerechnet werden. Dies scheint ein Beispiel dafür zu sein. Vielleicht mag es tendenziell bei der Einführung von Hartz-IV gestimmt haben. Damals wurde Arbeitslosenhilfe mit Sozialhilfe in einen Topf geworfen, wobei unter den Sozialhilfebeziehern viele chronisch Kranke waren, von denen viele sich aufgrund ihrer Situation kaum für Bildung interessierten. Doch Hartz-IV-Bezieher sind nicht grundsätzlich bildungsfern. Inzwischen sind auch viele Menschen in Hartz-IV gerutscht, die eine Ausbildung haben, mittlere Reife oder Hochschulreife oder gar ein Studium haben. Was glauben die Verantwortlichen, wie es denen geht? Zwar nicht unbedingt verhungern, doch dann an Bildungsmangel ersticken? Das bedeutet, Bildungsferne wird hier hergestellt. Die Eigeninitiative dieser Menschen wird völlig unterdrückt. Bildungsinteressierte Hartz-IV-Bezieher müssen nun erst einmal lernen, ohne Bildung zu leben, auf Bildung zu verzichten. Und das schmerzt manchen mehr als das karge Essen. Jetzt ein Beitrag von mir mit Zitaten aus der Zeitung Welt und meinen persönlichen Kommentaren dazu, vorgetragen von Hilde. Erstaunt habe ich in der Welt Nummer 50 vom Dezember 2017 einen Bericht über Ilka Bessin gelesen, in dem sie von ihrem Leben als Langzeitarbeitslose berichtete, die sie schon fast aufgegeben hatte und als erfolgreiche Kabarettistin mit schlechten Klischees der dummen, faulen, dicken, ungebildeten Arbeitslosen aus dem Hochhausghetto Berlin-Marzahn Karriere machte. Dass nur einige wenige der Arbeitslosen diesem Klischee entsprechen, war da unwichtig. So erschwert sie uns allen anderen Arbeitslosen die Arbeitssuche. Als betroffener Arbeitsloser sehe ich das natürlich in einem anderen Licht als die arbeitende Bevölkerung. Das Kabarettprogramm Cindy aus Marzahn gibt es nicht mehr. Cindy, die dumme, arbeitslose Kabarettfigur aus dem Hochhausghetto Berlin-Marzahn. Wer kannte sie nicht, die dicke, minderbemittelte Frau im pinken Jogginganzug, die als Unterschichtenfrau die Klischees über Arbeitslose und Ungebildete bediente. Da konnte man gut drauf ablachen, wenn man nicht selber arbeitslos war. Hier nun ein kleiner Beitrag aus einem ihrer Kabarettprogramme. Alzheimer-Bulimie. Ihr wisst nicht, was das ist? Ich esse den ganzen Tag und abends vergesse ich zu kotzen. Eine Kabarettfigur, welche aus der Not der Arbeitslosigkeit geboren wurde. Vieles, was die ehemalige Hartz-IV-Empfängerin als Behördenirrsinn selbst erlebte, verulgte sie. Da wird zum Beispiel das Jobcenter zum Jobcenter. Da ist das Programm, dicke Frauen zu diskriminieren, um das Publikum zu belustigen. Als Marius Müller-Westernhagen das Lied Dicke herausbrachte, gab es damals eine gerechtfertigte Empörung. Bei dem Klischee der dicken Arbeitslosen als Witzfigur jedoch wird nur abgelacht und es gibt noch nicht einmal Ablehnung, so über Arbeitslose herzuziehen. Diese Cindy gibt es nicht mehr. Das Programm hat sich totgelaufen und es gab nun nach 2 Jahren keine ausverkauften Hallen mehr. Ihr letztes Programm, in dem es um Flüchtlinge und Kinderarmut ging, kam beim Publikum nicht mehr so gut an. Auf Kosten aller Arbeitslosen hat Ilka Bessin als Kabarettfrau ohne Skrupel viel Geld verdient. Da war mir aber der Dieter Hildebrand lieber. Hier sein Sketch zu Hartz IV. Warum heißt Hartz IV Hartz IV? Weil ein Hartz kann nicht so viel Mist machen wie 4. Ilka Bessin macht jetzt in Mode, hat ihr eigenes Modelabel im Luxusbereich, macht TV-Projekte über Altersarmut und obdachlose Jugendliche, die es schwer haben werden. Das ist eher weniger komisch und journalistisch eine ganz andere Arbeit. Mit den Problemen der anderen, der Armen, der sozial Schwachen, auf die man als Normalbürger herabschaut, will man sich nicht beschäftigen. Sind ja alle selber dran schuld. Wer Arbeit will, bekommt auch welche. Das ist die gängige Meinung der Mehrheit der Bürger hier. Nur wenn dieser Normalbürger mal selber arbeitslos wird, könnte sich diese Einstellung ändern. Es ist eher ein Nebeneinander oder ein Gegeneinander als ein Miteinander. Der eisige Wind des Kapitalismus, des Egoismus, wird immer rauer. Wer zu nichts mehr zu gebrauchen ist, kann als schlechtes Mahnmal dienen. Die Angst, selber arbeitslos zu werden und auf die Sozialleistungen angewiesen zu sein, wird immer größer. Es kann jeden treffen und dann kann man sein Leben nicht mehr selber gestalten und ist von anderen abhängig. Und dann schauen die anderen auf dich mit Verachtung herunter. Dann musst du jeden schlecht bezahlten Job annehmen, denn Hartz IV ist noch viel schlimmer. Und deine Lebensperspektive wird mit jedem weiteren Monat Arbeitslosigkeit immer bescheidener. Thank you. tausend Tränen sind gefallen, alle am Boden zerschellt. Wie viele Worte nicht gesprochen und dich trotzdem bloßgestellt. Das liegt alles einfach vor mir und prasselt auf mich ein wie ein Regen, der schon morgens auf meine Fensterscheibe prallt. Das war das letzte Mal, das letzte Lied. Das war das letzte Mal, dass ich dir sah, wie sehr ich dich geliebt hab, du mir gefehlt hast. Ich wieder an dich denke und wieder Zeit verschenk. Mach gute Miene zum bösen Spiel. Ich such mal wieder nur die Schuld bei dir. Ich träum am Tag mehr als wenn ich schlaf. Wer hat sich das ausgedacht? Das war das letzte Mal, das letzte Lied. Das war das letzte Mal, dass ich dir sah, wie sehr ich dich geliebt hab, du mir gefehlt hast. Ich wieder an dich denke und wieder Zeit verschenk. Das war das letzte Mal, das letzte Lied. Das war das letzte Mal, dass ich dir sah, wie sehr ich dich geliebt hab, du mir gefehlt hast. Ich wieder an dich denke und wieder Zeit verschenk. Sieht da nur herauf, dass du das kommen siehst. Red dich bitte jetzt nicht auf. Hör auf, mir die Worte zu verdrehen. Zu verdrehen. Das war das letzte Mal, das letzte Lied. Das war das letzte Mal, dass ich dir sah, ich dich geliebt hab, du mir gefehlt hast. Ich wieder an dich denke und wieder Zeit verschenk. Das war das letzte Mal, das letzte Lied. Das war das letzte Mal, dass ich dir sag, wie sehr ich dich geliebt hab. Verschenk, wieder Zeit verschenk und wieder Zeit verschenk. Hallo, hier sind wir wieder bei Radio 104,2 MHz. Bevor wir jetzt die Sendung beenden, haben wir noch ein wichtiges Thema. Und zwar geht es um ein Verfahren, das gegen DSSQ-Aktivisten wegen Aufruf zu einer Sitzblockade eingestellt worden ist. Was bedeutet DSSQ? DSSQ heißt Düsseldorf stellt sich quer. Jetzt gibt es sehr viele Repressionen gegen Leute, die sich gegen rassistische Demonstrationen stellen. Unter anderem ging es da um eine Sitzblockade gegen die Republikaner. Gibt es die Republikaner noch in Düsseldorf? Man hört nichts mehr von denen, aber die gibt es immer noch. Und zwar haben die Republikaner, wann war das denn nochmal? Ich weiß nicht, vor 2 oder 3 Jahren haben die einen Aufmarsch. Und Mischa Aschmonay, den du auch kennst, der arbeitet da im ZAK. Und ein Thorsten Nagel von den Falken, die haben einen Aufruf gemacht, die Republikaner zu blockieren. Eine Blockade ist eigentlich eine Ordnungswidrigkeit und nicht eine Straftat. Mhm. Trotzdem haben die einen Strafprozess bekommen und die haben ganz drastische Strafen in ihrem ersten Verfahren erhalten. Und zwar zusammen 8.800 Euro sollten die bezahlen. Also nur wegen einer Sitzblockade, ja. Da bin ich hingegangen zu der Revisionsverhandlung. Es gab also eine Revisionsverhandlung am Landgericht Düsseldorf. Da gab es sehr viel Solidarität, das war sehr schön. Da kam sehr viel Presse, da kam WDR, da kam Fernsehen, da kam NRZ, die Zeitungen, wurden Fotos gemacht. Wir haben große Transparente gehalten, da stand drauf, Zivilcourage darf nicht bestraft werden und andere Sachen halt. Ne? Und dann gab es eine ganz große Überraschung. Eine andere Richterin, die hat das ein bisschen anders gesehen als die vorige, die sagte, es gibt keine Beweise dafür, dass da irgendwelche Gewalt von den beiden ausgegangen wäre. Und sie würde ja das Verfahren gerne einstellen. Und zwar darf sie das nicht ganz, also sie muss noch eine Strafe lassen. So hat sie das formuliert, so ungefähr. Und hat gesagt, insgesamt für jeden von den beiden 300 Euro sollten die zahlen. Ja, das praktisch ist ja doch ein Unterschied zu dem, was sie vorher hätten zahlen sollen. Also zusammen, ja. 600 Euro gegen 8.800, ja. Das ist ein ganz schöner Unterschied. Ja. Und noch eine ganz große Überraschung. Die haben gesagt, sie würden diese Strafe gern an die Flüchtlingsinitiative Stay bezahlen. Und hat die Richterin gesagt, das ist okay. Und dann war ganz großer Jubel. Ja. Mischa hat auch gesagt, das ist ein Schlag ins Gesicht von der Richterin, die die beiden damals zu 8.800 Euro verurteilt haben. Dass es dann doch noch so glimpflich ausgegangen ist. Ich finde das auch ganz wichtig, weil es wird weitere Verfahren geben, zum Beispiel zu einem Kaspar Michels. Der hat ein Schild hochgehalten vor dem Rathaus, das war nach der Wahl. Da hat er ein Schild hochgehalten, die AfD ist in Düsseldorf nicht willkommen. Der soll jetzt ein Ordnungsgeld von 1.500 Euro dafür bezahlen. Welche Straftat er damit begangen haben soll, das ist mir schleierhaft. Vielleicht hat dieses Urteil in diesem Revisionsverfahren gegen Mischa und gegen Thorsten bewirkt, dass es vielleicht ein Ende hat mit diesen Repressionen und dass vielleicht auch dieser Kaspar Michels nochmal zu einem anderen Urteil kommt. Das möchte ich hoffen. Und ich möchte alle darum bitten, da solidarisch zu sein, wenn es weitere Verfahren gibt. Wir sind das auch vom Mittwochsfrühstück. Und damit würde ich dann gerne diese Sendung abschließen für heute. I felt it start and I wondered what was happening. Did we tear apart that afternoon on the sand? The tears in your eyes I never seen. Deep down I know you wouldn't begin. Baby. dann machen wir Schluss für heute. Ja. Denkt immer dran. Radio Megahertz 104,2. Jeden Mittwoch um 9.30 Uhr im Zack, Fichtenstraße 40. Gibt's ein Frühstück für nur 1,50 Euro. Jeder, der sich für interessiert, kann gerne vorbeikommen. Tschö und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschö. Hoffe ich, dass ihr mich nicht vergesst. Ich will keine Trauer reden, ich will keine Tränen sehen, kein Chor, der Halleluja singt. Ich will, dass ihr feiert, ich will, dass ihr tanzt, mit einem lächelnden Blick und einem Drink in der Hand. Ein Heißluftballon, auf dem riesengroß steht, Leben ist schön, auch wenn es vergeht. Und wenn ihr schon weint, dann bitte vor Glück, dann bin ich da oben und sing mit euch mit. Ja, ich, und ich sing mit euch mit. Sucht die schönsten Kleider raus und kommt in den hellsten Farben wie tausend Lichter in der Nacht. Jeden einzelnen von euch werde ich immer bei mir tragen, auch wenn ich euch irgendwann verlasse. Ich will keine Trauer reden, ich will keine Tränen sehen, kein Chor, der Halleluja singt. Ich will, dass ihr feiert, ich will, dass ihr tanzt, mit einem lächelnden Blick und einem Drink in der Hand. Ein Heißluftballon, auf dem riesengroß steht, das Leben ist schön, auch wenn es vergeht. Und wenn ihr schon weint, dann bitte vor Glück.